Gott wieder eine große Ehre. Он лучший. Er ist der Beste. Мы любим его. Wir lieben ihn. Иисус Господь. Jesus ist der Herr. Он Господь, аллилуйя. И здесь в среду действительно было помазанное богослужение. Und hier am Mittwoch war tatsächlich ein gesalbter Gottesdienst. Здесь было много ангелов. Hier waren sehr viele Engel. Вообще, если ты хочешь видеть движение в своей жизни, überhaupt, wenn du eine Bewegung in deinem Leben erleben möchtest, Божью энергию в твоей so жизни, Gottes Energie in deinem Leben, действие Господа, славу Господа, Wirken des Herrn und seine Herrlichkeit in deinem Leben, тогда прошу тебя понять одну вещь. Dann bitte ich dich eine Sache einfach zu begreifen. Два часа в воскресное утро. Zwei Stunden am Sonntagmorgen смогут мало что поменять в жизни. Können nur wenig in deinem Leben verändern. Amen. Amen. Это представь себе, ты съел утром дорогущий, здоровый такой завтрак. Stell dir einfach vor, dass du in der Früh ein richtig teures Frühstück zu dir nimmst. Очень такой вкуснейший и очень здоровый. Also sehr gesund und sehr, sehr schmackhaft. И всю неделю потом ешь чипсы. Und die ganze Woche nur Chips isst. Dann как ты думаешь, принесет тебе пользу такой завтрак? Was denkst du, wird dir dieses Frühstück einen Nutzen überhaupt bringen? Знаешь, если ты будешь поддерживать эти мысли, эти чувства, которые ты получаешь здесь утром в воскресенье, weißt du, wenn du deine Gefühle, diese Erlebnisse, was du dir am Sonntag erlebt hast, если ты будешь поддерживать это хотя бы сегодня целый день, wenn du das wenigstens diesen ganzen Tag das unterstützt und aufwärmst, это будет вау. Dann wird es ein Wow sein. Скажи вау. Sag mit mir Wow. Okay. Если ты будешь поддерживать эти чувства в течение недели и aber мысли, wenn, aber wenn du diese Gedanken und diese Gefühle während der Woche auch unterstützt, ты переживешь вау, вау, вау. Dann wirst du вау, вау, вау erleben. Ты создашь поток. Du wirst einen Fluss schaffen. И в этом есть и наша задача. Und darin besteht ja auch unsere Aufgabe. Чтобы быть в потоке. Um in diesem Strom, in diesem Fluss zu sein. Не просто один раз окунулся, а потом живешь целую неделю без этого потока. Nicht nur einfach sich einmal unterzutauchen und dann die ganze Woche ohne das zu leben. Но чтобы ты был в потоке. Aber dass du in diesem Strom в Духе Святом. Im Heiligen Geist. И мы создали этот поток. Und wir haben diesen Strom hier geschaffen. Смотри, воскресный день. Schau hier, der Sonntagmorgen. Потом у нас среда. Dann haben wir den Mittwoch. Потом пятница Dann есть. Haben wir den Freitag. Чтобы ты не потерял этот поток. Damit du diesen Strom nicht verlierst. Да, чтобы ты не выныривал каждый раз и потом как рыба на сухом. Dass du nicht wie ein Fisch, das aus dem Wasser springt und ohne Wasser nicht mehr leben kann Постарайся und leidet. Оставаться в этом присутствии Господа подольше. Versuche in der Gegenwart Gottes so lange wie möglich zu bleiben. Это будет куча вау, вау, вау, вау, вау. Das bedeutet eine Menge von вау, вау, вау. Такие experience с Господом. Das sind so richtige Erlebnisse mit dem Herrn. Знаешь, Вольтера спросили, говорят, какие у вас отношения с Богом? Weißt du, man hat einmal Voltaire gefragt, was haben Sie für eine Beziehung zum Herrn? И он говорит, вы знаете, я с ним здороваюсь, но не разговариваю. Er sagt, wissen Sie, ich grüße ihn, aber ich rede nicht mit ihm. И жаль. Schade. Потому что мы знаем, чем закончил Вольтер, что это было не очень весело. Denn wir wissen, wie der Voltaire geendet hat, und das war nicht unbedingt lustig. И в среду было много ангелов здесь. Und am Mittwoch waren sehr viele Engel hier. Знаешь, в Нюрнберге вообще много ангелов. Weißt du, allgemein in Nürnberg gibt's ganz viele Engel. Потому что у них много задач в этом городе. Weil sie sehr viele Aufgaben in dieser Stadt. У них разные поручения от Бога. Sie haben verschiedene Aufgaben von Gott. И им нелегко приходится здесь в нашем городе. Und es fällt ihnen nicht leicht in dieser Stadt. Есть, знаете, дети тьмы. Есть дети света, Павел говорит. Der Paulus sagte, es gibt Kinder der Finsternis und es gibt Kinder des Lichts. И вот ангелы, они как дети света, они находятся среди детей тьмы. Und die Engel sind wie die Kinder des Lichts, die befinden sich unter den Kindern der Finsternis. И они тянутся к свету. Und sie ziehen sich zum Licht. Das Подобное соединяется с подобным. Wisst ihr, das Gleiche verbindet sich mit dem Gleichen und zieht das Gleiche an. И когда они видят, что здесь куча света, und wenn sie sehen, dass es eine Menge Licht hier а ist, мы когда собираемся, мы очень даже сильно светим. Und wenn wir uns versammeln, dann leuchten wir schon sehr stark. В духовный мир мы очень сильно светим. In der geistlichen Welt leuchten wir schon sehr stark. И Иисус обещал, и он здесь каждый раз, когда мы говорим, двое-трое собираются во имя Мое, да? Und Jesus hat ja versprochen, wo zwei oder drei in meinem Namen sich versammelt, dort bin ich ja da. И поэтому ангелы улетят туда, летят туда, летят туда. Deswegen fliegen auch die Engel dorthin an dieses Licht. Чтобы здесь хотя бы немного отдохнуть и повеселиться друг с другом. Um wenigstens mal hier sich auszuruhen und zusammen einfach Spaß zu haben. Они подзаряжаются от нас. Sie tanken bei uns auf. Потому что здесь поклонение, присутствие Божие. Weil hier ist die Gegenwart Gottes, hier ist die Anbetung Gottes. Вообще ангелы это существа с невероятной энергетикой. Und Engel sind allgemein solche Wesen dir eine unglaubliche Energetik. Поэтому они светятся. Deswegen leuchten sie ja auch. Они видят лицо Божие, написано. Denn es steht geschrieben, dass sie das Angesicht Gottes ja sehen. А лицо Божие это энергетика. Und das Gesicht Gottes ist ja Energie pur. Вообще написано, что Бог обитает в неприступном свете. Und es steht überhaupt geschrieben, dass Gott in einem unerreichbaren Licht sich befindet. Для нас это невероятный свет. Мы сразу как спичка сожжемся. Also für uns ist es ein unglaubliches Licht. Wir werden wie ein Strohhalm ganz schnell verbrennen. Но ангелы видят лицо Божие. Aber die Engel sehen das Gesicht Gottes. Потому что они в новом теле, в прославленном теле. Weil sie in einem neuen Körper sich befinden. Они способны выдержать эту энергетику Бога. Sie sind fähig, diese Energie Gottes auszuhalten. Они в этом свете живут. Denn sie leben ja in diesem Licht. Но опускаясь сюда, они в тьму приходят. Aber wenn sie hier runterkommen, kommen sie in die Finsternis hinein. И они ищут свет. Und sie suchen nach Licht. И есть дети света, где дети света собираются, туда приходят ангелы. Und es gibt ja Kinder des Lichtes und dort kommen ja auch die Engel hin. Я вижу некоторые изумленные лица, но нам надо привыкнуть к мысли, это должно быть для нас само собой разумеющееся. Ich sehe so viele verzweifelte Gesichter, die zweifeln, oder verwirren. Aha. Короче, verwirrt sind, aber wir müssen uns gewöhnen, dass es sowas gibt. Тема ангелов для нас должна быть само собой разумеющейся. Denn das Thema der Engel soll für uns selbstverständlich sein. Amen. Они реальные существа. Denn sie sind reale Wesen. И в среду и воскресенье они здесь. Sie sind sowohl mittwochs wie auch sonntags hier. Halleluja. Halleluja. Давай зададим Богу еще славу. Lass uns Gott noch mal eine große Ehre geben. Смотри, ангелы, они влюблены в Бога. Schau hier, die Engel sind ja in Gott verliebt. Они любят также тех, кто любит Бога. Sie lieben auch diejenigen, die Gott lieben. Они хотят быть рядом с такими людьми. Sie wollen ja auch bei solchen Menschen sein. И когда мы любим Бога, у нас всегда есть рядом ангел. Und wenn wir Gott lieben, dann sind die Engel immer bei uns. Это дорогого стоит, друзья. Das kostet schon etwas. Когда вокруг тебя все время тусуется какой-то ангел. Wenn bei dir ständig irgendein Engel dich herum ist. Когда он крутится вокруг тебя. Wenn sich dich dreht. И Давид, он знал про это, он говорит, ангел ополчается вокруг боящихся. Und der David wusste es, hat gesagt, ein Engel rüstet sich auf diejenigen, die Gott lieben. Он всегда вокруг меня, говорит Давид. David hat gesagt, ist immer mich herum. Почему? Aus welchem Grund? Потому что Давид был влюблен в Бога. Weil David total verliebt war in Gott. Halleluja. Halleluja. И это рождает такое вот окружение в твоей жизни. Und das bringt so eine Umgebung dich herum. А если у тебя есть ангел, solche Engel, und wenn du Engel hast, у ангелов очень много компетенции. Und die Engel haben eine hohe Kompetenz. Я раньше думал, что ангелы это как роботы Божьи. Ich habe mir früher gedacht, dass die Engel wie so Roboter Gottes sind. Вот им Бог сказал, они сделали и все, бесчувственные такие. Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben, hat ihm was gesagt und sie machen das einfach gefühllos, wie die Roboter. Толкни соседа, скажи, ангелы они вещи реальные творят. Schubst du mal deinen Nachbarn und sag, die Engel schaffen reale Dinge. Изучая Библию и переживая лично, я увидел кое-что. Indem ich die Bibel studierte und etwas persönlich gesehen habe, habe ich etwas verstanden. Что Бог доверяет им невероятно много. Dass Gott ihnen unglaublich viel anvertraut. У многих ангелов есть компетенция вопроса жизни и смерти человека. Viele Engel haben eine Kompetenz über das Leben und Tod des Menschen. Они могут кому-то закрыть рот. Die können jemanden den Mund zumachen. Mund zumachen. Как Захарий, помнишь? Wie den Zacharius, wie du dich erinnern kannst. Und er посмотрел, тебе надо молчать. Der hat auf ihn geschaut und gesagt, du musst schweigen. На 9 месяцев, памс, закрыл рот. Und zack, für 9 Monate hat seinen Mund zugemacht. Кому-то они могут просто голову снести. Jemanden können sie einfach Kopf abschlagen. Помнишь Валаама? Kannst du dich an пророка Валаама? Валиам? Валаам, да, Вильям. Ангел говорит, я бы тебе голову снес, если бы не ослица. Also ich hätte den Kopf abgeschlagen, wenn nicht die Eselin da wäre. Знаешь, у них есть много компетенции. Weißt du, sie haben sehr viel Kompetenz. Полномочий. Und viele Vollmachten. Откуда у них столько полномочий? Woher haben sie so viele Vollmachten? Потому что они пользуются доверием у Бога. Weil sie haben einen hohen Vertrauensgrad Бог bei dem Herrn. Бог очень доверяет ангелам. Gott vertraut sehr seinen Engeln. Служители. Seine они служители его. Sie sind seine Mitarbeiter. И почему он доверяет? Потому что они в него влюблены. Und weißt du, warum er ihnen vertraut? Weil sie total in ihn verliebt sind. Когда кто-то влюблён в тебя, ты можешь доверять ему. Wenn jemand in dich verliebt ist, dann kannst du ihm vertrauen. Смотри, что рождает наша любовь к Богу. Schau her, was unsere Liebe zu Gott hervorbringt. Когда Бог видит твою любовь, wenn Gott deine Liebe sieht, он тебе много доверяет. Dann vertraut er dir viel an. Amen. Amen. И когда ангелы видят твою любовь und к Богу, wenn die Engel deine Liebe zum Herrn sehen, они это не видят, потому что это у тебя в голове. Sie sehen das nicht, weil du das in deinem Kopf hast. Что ангелы не видят, что у тебя в голове. Denn Engel können nicht sehen, was bei dir so im Kopf geschieht. Okay. Okay. Дьявол тоже не видит, что у тебя в голове. Аллилуйя. Teufel sieht auch nicht, was du in deinem Kopf so hast. Аллилуйя, я сказал. Halleluja, habe ich gesagt. Это действительно Halleluja. Das ist wirklich ein Halleluja. Же, если бы дьявол знал, что у тебя в башке происходит, было бы не очень весело. Denn wenn Teufel wüsste, was in deinem Kopf so alles geschieht, dann würde es nicht so lustig sein. Amen. Amen. И вот ангелы, они не знают, что у тебя в сердце, что у тебя в голове. Also Engel wissen nicht, was in deinem Herzen oder was in deinem Kopf so geschieht. Поэтому им нужно показывать. Deswegen muss man das ihnen auch zeigen. И твои действия, они показывают, что ты любишь Бога. Und deine Handlungen, deine Taten zeigen, dass du Gott liebst. И они смотрят на тебя. Sie schauen sich dich an. И решают, любит он Бога или не любит. Und entscheiden, ob er den Herrn liebt oder nicht. И когда ты любишь Бога. Und wenn du den Herrn liebst, и ангелы это видят, und die Engel das Ganze sehen, тогда ты окружен ими. Dann bist du von ihnen total umgeben. Поэтому любовь к Богу это так решающе важно в нашей жизни. Deswegen ist die Liebe zu Gott so entscheidend in unserem Leben. Во всех отношениях. In allen Bezügen. И наша любовь к нему должна расти, расти, und расти. Und unsere Liebe zu ihm muss wachsen, wachsen, stetig wachsen. Мы начинали все, друзья, с эгоистичной любви к Богу. Denn meine Freunde, wir haben alle unsere Liebe mit Egoismus begonnen zu Gott. Все. Alle, absolut alle. У нас была эгоистичная любовь к Богу. Wir hatten eine egoistische Liebe zu Gott. Потому что нам что-то было нужно от Него. Weil wir etwas von ihm gewollt haben. У нас была какая-то нужда. Wir haben irgendein Anliegen. Даже не сомневайся. Zweifel nicht einmal dran. Мы пришли к нему, потому что у нас было чувство вины. Wir sind zu ihm gekommen, weil wir ein Gefühl des der Schuld hatten. Hallo. Какое-то бремя. Oder wir hatten irgendeine Last. Нужда какая-то. Oder ein Anliegen oder eine Not. И вот поэтому мы пришли к нему. Und deswegen kamen wir auch zu ihm. С такими меркантильными целями. Mit solchen solchen Zielen, die Gott einfach etwas wollen. Но любовь это была ущербная. Aber das ist eine Liebe, das nichts im großen Ganzen bringt. Незрелая любовь говорит: я люблю тебя, потому что ты мне нужен. Also eine unreife Liebe sagt: ich liebe dich, weil ich dich brauche. А зрелая любовь? Und eine reife Liebe? Ты нужен мне, поэтому я тебя люблю. Ich brauche dich, deswegen liebe ich dich. Слышишь? Oder разница. Oder ich liebe dich, deswegen brauche ich dich. Ты мне нужен. Ich brauche dich, потому что я тебя люблю. Weil ich dich liebe. Услышь эту разницу. Bitte hör diesen Unterschied. Ты мне нужен. Ich brauche dich. Потому что я тебя люблю. Weil ich dich liebe. Ай-яй-яй. Господь, я люблю тебя. Herr, ich liebe dich. Не потому что я тебя получаю. Nicht weil ich ständig etwas von dir bekomme. Может, я тебя люблю за то, что ты такой, как есть. Aber deswegen weil ich dich liebe, weil du so bist, wie du bist. Ой, Господь такой хороший. Halleluja. Der Herr ist doch so gut, okay? Нам надо еще больше его полюбить. Wir sollen noch mehr ihn lieben lernen. Свет Господень здесь сегодня. Und das Licht des Herrn ist heute hier unter uns. Мы собрались здесь как любящие Бога. Weil wir uns hier versammelt haben, die Gott lieben. Смотрите, мы в прошлое воскресенье говорили, что любовь больше веры. Schaut her, wir haben letzten Sonntag darüber geredet, dass Liebe höher ist als oder größer ist als Glaube. И обетования для любви больше, чем обетования для веры. Und Verheißungen für die Liebe sind mehr als Verheißungen für den Glauben. Amen. Любящие Бога, им все содействует ко благу. Diejenigen, die Gott lieben, denen dient alles zum Guten. Это обетование. Das ist eine Verheißung. Это не для веры. Das ist nicht für den Glauben. Это для любви. Das ist für die Liebe. Ой, Господь такой хороший. Ist der Herr nicht gut? Amen. Amen. Когда ты любишь, у тебя сильное обетование. Wenn du liebst, dann hast du diese starken Verheißungen in dir. Сильнейшее обетование. Eine mega Verheißung in dir. А у веры другие обетования. Und der Glaube hat andere Verheißungen. Но мы сейчас не будем, наверное, это раскрывать. Aber ich denke, wir werden das erst einmal so lassen. У меня на сердце важное слово есть. Ich habe auf meinem Herzen ein sehr wichtiges Wort für euch. Знаешь, есть люди, которые говорят каждый раз: это важное слово, это важное слово. Weißt du, es gibt solche Menschen, die sagen immer wieder: ich habe so ein wichtiges Wort, wichtiges Wort. И выходит, что у них все важно. Und dann kommt es raus, dass bei ihnen alles wichtig ist. И получается, они либо Господь Бог. Und dann kommt es so raus, als wenn der Herr либо они сам Бог. Entweder sind sie selbst Gott. И у них каждое слово важное. Und bei ihnen ist jedes Wort wichtig. Либо у них ничего не важно. Oder ist bei ihnen gar nichts wichtig. Даже у Иисуса он выделял определенные слова, говорил: истинно, истинно говорю вам. Sogar Jesus hat gewisse Worte er hervorgehoben, wo er gesagt hat: wahrlich, wahrlich, sage ich euch. Но он не всегда говорил это. Aber er hat das ja nicht immer wieder gesagt. Поэтому also я не, gesagt. Не всегда говорю это важное слово. Deswegen sage ich auch, dass es nicht immer, dass es ein wichtiges Wort ist. А сегодня, наверное, важное. Aber heute wahrscheinlich schon. Кого-то это слово утешит, ободрит. Jemanden wird dieses Wort trösten und ermutigen. Уже сейчас я знаю, оно уже, уже пришло, оно от Бога, Halleluja. Ich weiß, es ist schon gekommen, weil es von Gott stammt. Оно уже дошло до сердец, Halleluja. Es hat schon die Herzen erreicht. Кого-то, кого-то оно обличит, может быть, вразумит. Jemanden wird es eventuell überführen und etwas beibringen. И допусти это в своем сердце, это Бог, Halleluja. Erlaube es in deinem Herzen, denn das, das macht der Herr. Именно так работает Слово Божие. Denn genau so funktioniert das Wort Gottes. Оно нас не развлекает, а оно нас меняет. Also es unterhält uns nie, sondern es verändert uns. Amen. Amen. Okay, читаем Откровение, 11 глава, 15 стих. Wir lesen aus Offenbarung 11, der Vers 5 oder 15. 11-15. 15 Vers. 15 Vers. На Бимере, пожалуйста. Царство... Нет, давай так. И седьмой ангел вострубил, и раздались громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Und der siebte Engel stieß in die Posaune, da ertönten laute Stimmen im Himmel, die sprachen: Die Königreiche der Welt sind unserem Herrn und seinem Christus zuteil geworden, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Смотри, в немецкой Библии царство, а в русской царство. In der deutschen Bibel sind Ewigkeit. Na, царство, Königreiche. Königreiche. Und in der russischen Königreich. 15. Стих, найди, пожалуйста, Бимер. Also Offenbarung 11. Vers 15. Не пятый, пятнадцатый. 15. Алло, Бимер, ку-ку, мы здесь. Also in der deutschen sind уже, уже включил. Не, пятнадцатый. Vers 15. Это четырнадцатый, дорогая, четырнадцатый. Надо пятнадцатый. И царство мира und die Königreiche der Welt соделалось царством Господа. Wurde zum Reich des vom Herrn. Okay, вы слышите меня? Hört ihr mich? Царство мира. Königreiche der Welt соделалось царством Господа. Sind zum Königreich des Herrn geworden. Что это за царство мира? Was sind das für Königreiche der Welt? Смотрите сюда. Schaut her. Скажите, пожалуйста. Sagt mit mir. Кто из вас видел на карте царство мира? Wer hat von euch die Königreiche der Welt auf der Karte gesehen? Да, я не видел. Ja, ich habe keine gesehen. Там всегда страны есть. Da sind immer Länder aufgezeichnet. То есть царства. Also Königreiche. Ку-ку, что-то у нас не то с этим текстом, да? Нет, все правильно, здесь все правильно, а там неправильно. Ну, не важно. Мы сейчас будем разбираться с техникой. Нет, не будем. Also ist es jetzt unwichtig. Also oben ist es nicht ganz, ja doch richtig jetzt. Все правильно? Mhm. Супер. Скажи правильно. Sag mit mir. Скажи соседу правильно. Sag mir zu deinem Nachbarn richtig. Расслабься, больше не смотри туда. Ха-ха. Entspann dich und schau nicht mehr hin. Okay. Итак, русский текст говорит: царство мира. Also der russische Text sagt Königreich der Welt. Да, да, да, да, да. Okay, включили все. Царство – это одно. Also Königreich ist im ist Einzel. Einzel. Ein Königreich. Царство. Und Königreiche. Это много. Da sind mehrere Königreiche. Логично, да? Logisch, nicht wahr? Так вот, царство мира здесь написано. Also in Russischen steht Königreich. Но его нет на карте. Aber das existiert nicht auf der Karte. Есть много царств. Es gibt viele Königreiche. Но Библия почему-то говорит царство мира. Aber aus irgendeinem Grund sagt die Bibel Königreich der Welt. Библия объединяет все страны и государства в один термин. Bibel vereinigt alle Königreiche zu einem Termin. Она говорит царство мира. Deswegen sagt das Königreich der Welt. И оно говорит это царство мира пока еще не царство Господа. Und sie sagt aus, dass das Königreich der Welt noch nicht das Königreich des Herrn ist. Я понимаю, насколько верно говорит здесь Библия. Und ich verstehe, wie wahrhaftig oder wie was für Wahrheit hier die Bibel ausspricht. 1. Johannes 5, 19 стих. Und 1. Johannes 5, 19 sagt uns. Иоанн говорит: мы знаем, что мы от Бога. Johannes sagt, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Мы это знаем? Wissen wir das? Не все знают еще. Nicht alle wissen das noch. Еще раз. Nochmal. Мы знаем. Wir wissen. Что мы? Кто dass, мы? Кто dass мы? Wir, wer sind wir? Те, которые приняли Иисуса. Die Jesus Christus angenommen haben. И он говорит, смело говорит. Er sagt hier mutig. Мы. Dass wir от Бога. Aus Gott sind. Halleluja. Halleluja. Если ты это не знаешь, у тебя вопросы и проблема. Also, wenn du das noch nicht weißt, dann hast du ein Problem und viele Fragen bestimmt. А я знаю. Aber ich weiß es. Я от Бога. Ich bin aus Gott. О, я несовершенный. Нет. Ja, ich bin nicht perfekt. Ja, natürlich Но nicht. Бог меня любит. Aber Gott liebt и mich. Я родился свыше. Und ich bin vom Neuen geboren. Я от Бога. Ich bin aus Gott. Если ты это знаешь, скажи Аллилуйя. Wenn du es weißt, dann sagst Halleluja. Мы от Бога. Wir sind ja aus Gott. Okay, дальше. Und weiter. И und? Что весь мир, dass die ganze Welt, весь мир, dass die ganze Welt лежит во зле, sich im Bösen befindet. А это мы знаем. Wissen wir das? Он лежит во зле. Es liegt im Bösen. Иоанн также говорит, Иисус говорит, und Jesus sagt auch, князь мира сего осужден. Dass der Fürst dieser Welt verurteilt ist. Есть князь всего мира. Es gibt einen Fürst von der ganzen Welt. Иисус говорит это. Und Jesus spricht davon. Князь мира дьявол. Fürst der Welt ist der Teufel. Также написано, что этот князь мира лжец. Und es steht auch dazu noch geschrieben, dass der Fürst dieser Welt auch ein Lügner ist. Я понимаю, насколько права Библия. Und ich verstehe, wie recht hat die Bibel. Я знаю, немножко увидел этот мир. Denn ich habe ein bisschen von dieser Welt was gesehen. Я много-много раз был в Азии. Ich war sehr viele Male in Asien. Я был много раз в Африке. Ich war sehr viele Male in Afrika. Я был несколько раз в Латинской Америке. Ich war ein paar Mal in Latinoamerika. В разных странах. In verschiedenen Ländern. В Северной Америке. In Nordamerika, в США, в Канаде, in USA, in Canada, на разных островах, auch auf verschiedenen Inseln. На одной Кубе только я был 8 раз, наверное. Alleine auf Kuba war ich vielleicht schon 8 Mal. И везде в Европе, где только я не был. Und überall in Europa, wo ich überall war. И я понимаю, что все это одно царство. Und ich weiß nur eins, oder ich verstehe eins, dass es alles nur ein Reich ist. Царство мира. Das ist das Königreich der Welt. Нет, я знаю, что все это разные страны. Ja, ich weiß, es sind verschiedene Länder. Там разные языки, культуры. Es sind verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Но духовный человек всегда видит только два царства. Aber ein geistlicher Mensch sieht nur zwei Königreiche. Есть царство мира. Es gibt Königreich der Welt. Есть царство Божие. Und es gibt Gott sein Königreich. Есть только два народа. Es gibt nur zwei Völker. Есть народ Божий. Es gibt Gott sein Volk. И все остальные. Und der Rest. Все. Das war's. Именно так видят мир духовные люди. Genau so sehen geistliche Menschen die Welt. Плотскому человеку все это очень сложно понять. Einem fleischlichen Menschen fällt das schwer, das Ganze zu begreifen. Знаешь, плотскому трудно понять, что от Духа Божия говорится в Библии. Einem fleischlichen Mensch fällt das schwer, etwas zu verstehen, was von Gottes Geist kommt. И пока ты не видишь мир вот именно так, und solange du die Welt noch nicht genauso siehst, как одно царство, wie ein Königreich, ты еще не видишь реальную картину вещей. Dann siehst du noch nicht die reales Bild von den ganzen Dingen. Реальная духовная картина выглядит так. Denn das reale Bild schaut so aus. Есть царство мира. Es gibt das Königreich der Welt. Есть царство Бога. Und es gibt Gott sein Reich. Amen. Amen. И весьма интересно, что произошло, когда дьявол был искушал Иисуса. Und äußerst interessant war es da in der Situation, wo Teufel versuchte, Jesus zu versuchen. Еще до начала его служения. Noch vor Beginn seines Dienstes. Ему была показана, Иисусу была показана духовная картина мира. Jesus wurde das geistliche Bild der Welt gezeigt. Дьявол взял его на весьма высокую гору. Und Teufel hat ihn mitgenommen auf einen sehr hohen Berg. Очень интересно, что Иисус позволил сатане перемещать его. Es ist interessant, dass Jesus dem Satan erlaubt hat, ihn von Ort zu Ort zu bewegen. Он взял, написано, Иисуса, er steht geschrieben, er hat Jesus genommen и переместил его на эту высокую гору. Und hat ihn auf diesen hohen Berg gesetzt. Это интересно, почему Иисус ему позволил. Es ist interessant, warum Jesus ihm das überhaupt erlaubt hat. Это особая тема, но в духовном мире всегда присутствует слово честь. Es ist ein besonderes Thema, aber in der geistlichen Welt existiert immer ein Wort Ehre. Ангелы все соблюдают честь. Alle Engel halten diese Ehre. Там очень строгая структура. Es ist dort eine sehr strenge Struktur. Как в армии есть иерархия. Wie in der Armee, es gibt eine Hierarchie. И вот Иисус позволяет этому бывшему архангелу Люциферу. Und Jesus erlaubt diesen Erzengel von dem Luzifer. Взять его и переместить. Und ihn auf einen Ort zu verbinden. Иисус говорит: "Окей, двигай." Und Jesus sagt ihm: "Okay, mach давай, das." Поставь меня, давай. Also stell mich dorthin. Давай, покажи мне твои царства. Komm, zeig mir deine Königreiche. Покажи мне, сейчас твое время. Zeig mir, jetzt ist ja deine Zeit. То есть Иисус понимал, что он находится в искушении. Это был период такой. Also Jesus begriff, dass er in dieser Versuchungszeit sich befand. Смотри, нам нужно понимать, что есть периоды искушений. Weißt du, wir müssen verstehen, dass es solche Perioden in unserem Leben gibt, wo Versuchungen stattfinden. Это не вся твоя жизнь. Das ist nicht dein ganzes Leben. Но есть периоды. Nein. Aber es gibt solche Perioden. И они должны быть, друзья. Und sie müssen sein, meine Freunde. Но нам нужно про них знать. Aber wir müssen über die Bescheid wissen. Заранее. Schon vorher, чтобы быть готовыми с ним, bereit zu sein, ihnen gegenüberzustehen. Если ты дружишь с Господом, он тебе может сказать. Und wenn du mit dem Herrn ein Freund bist, dann kann er dir das sagen. Будешь иметь скорбь дней 10. Du wirst ungefähr 10 Tage ein Leid verspüren. Это цитат из Откровения. Das ist ein Zitat aus Offenbarung. Бог сказал какой-то церкви одной, говорит, будешь иметь скорбь. Gott hat zu einer Gemeinde gesagt, du wirst ein Leid erleben. То есть есть скорби, периоды скорби. Also es gibt solche Leidensperioden. Есть христиане, которые убеждены, что скорби не от Бога. Und es gibt Christen, die sind überzeugt, dass Leiden nicht von Gott stammt. Читайте Библию, товарищи. Meine Lieben, lest die Bibel. Это поможет. Das hilft euch. Любовь Божия в том, что она предупреждает нас об этих периодах. Und die Liebe Gottes besteht ja auch darin, dass sie uns davor warnt. А не в том, что она нас из этого защищает, нас, чтобы это не коснулось. Und nicht, dass sie uns davon schützt, damit es uns nicht trifft, sozusagen. Но надо слышать то, что Бог предупреждает. Aber man muss hören, wenn Gott dich warnt. Например, Библия предупреждает христиан, что будет период великой скорби. Zum Beispiel die Bibel warnt die Christen, dass es eine Periode der großen Leides stattfinden wird. Зачем нам это знать? Wozu müssen wir das wissen? Библия говорит об этом. Aber die Bibel spricht ja davon. Затем, чтобы мы были готовы к этому периоду. Dafür, dass wir bereit sind, in diese Periode einzutreten. Кто-то говорит, но этот период не будет для церкви. Jemand sagt, diese Periode wird nicht für die Gemeinde stattfinden. Американцы, например, они верят, что этот период будет после восхищения церкви. Zum Beispiel, die Amerikaner glauben, dass diese Periode nach der Emporhebung der Gemeinde stattfinden wird, nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden. Они не умеют страдать. Sie sind nicht fähig zu leiden. Поэтому они так верят. Deswegen glauben sie auch so. А вот христиане в Азии, они верят, что как раз скорбь будет до восхищения. Aber zum Beispiel Christen in Asien glauben, dass es genau vor der Entrückung потому stattfinden wird. Потому что они умеют страдать. Weil sie fähig sind zu leiden. И их это не пугает. Und das erschreckt sie nicht. И как богослов я могу сказать, что большинство текстов Библии говорит о том, что мы будем проходить через скорбь. Und wie ein Prediger, der das Wort Gottes predigt, kann ich sagen, dass es stattfinden wird. Часть этого периода мы пройдем вместе с миром. Dass wir ein Teil dieser Periode zusammen mit dieser Welt durchgehen werden. А потом церковь будет восхищена. Und dann erst wird die Gemeinde entrückt. Okay. Иисус, Он был готов к этому периоду искушения в пустыне. Und der Jesus war vorbereitet auf diese Periode der Versuchung. Он был готов и также к периоду потом, который случился с Ним, арест и распятие. Er war auch vorbereitet an diese Periode, wo er verhaftet wurde, wo er gekreuzigt wurde. Он знал, что это будет. Er wusste ganz genau, dass es passieren wird. И он позволил этому периоду. Und er erlaubte diese Periode in seinem Leben zu sein. Он сказал, давайте, делайте, это ваше время. Er sagte, kommt, macht das, es ist eure Zeit. Берите меня, да. Also nimmt mich. То есть они бы не взяли его никогда, если бы он не хотел. Also sie hätten ihn niemals nehmen können, wenn er das nicht gewollt hätte. Написано, что они когда увидели, они все упали, бамс, упали. Es steht ja geschrieben, als sie ihn gesehen haben, sind sie alle umgefallen. Там была энергетика мощная, там ангелов куча была. Denn es war so eine mächtige Energie dort, weil dort so viele Engel da waren. Но Иисус сказал ангелам, отойдите, отойдите все. Aber Jesus hat zu den Engeln gesagt, geht alle weg. Это их время. Das ist deren Zeit jetzt. Ваше время и власть тьмы, так он сказал. Er hat gesagt, es ist eure Zeit und Zeit der Finsternis. То есть Бог в своей власти допускает периоды тьмы. Also Gott durch seine Herrschaft lässt diese Zeiten des Leides zu. Тьмы. Der Finsternis. Но своих людей он предупреждает. Aber seine Leute warnt er vorher. И вот Иисус был искушаем в пустыне. Und so war Jesus in der Wüste versucht. Как ты понимаешь, он был один на один с сатаной. So wie du verstehst, war er ja einst also gegenüber mit Satan alleine. То есть свидетелей этому не было. Also es gab keine Zeugen dafür. Откуда мы это знаем? Woher wissen wir das? Потому что нам рассказали это в Евангелии. Weil das uns in Evangelien gezeigt wurde. Откуда они это знали? Woher wussten sie das? Потому что Иисус это рассказал им. Weil Jesus das ihnen wiederum erzählt hat. А зачем это Иисус им рассказал? Warum hat Jesus das ihnen erzählt? Не для того, чтобы показаться красивым и сильным. Nicht sich von der besten Seite zu zeigen, dass schön und mächtig ist. А чтобы предупредить нас, что дьявол будет искушать нас точно так же. Aber darum zu vorzuwarnen, dass mit uns auch solche Versuchungen stattfinden. Точно так же. Der Satan wird uns genauso versuchen. Потому что у сатаны проблема с креативом. Denn Satan hat ein Problem mit Kreativität. Он копировальщик, но он не умеет креативить вообще. Er ist ein Kopierer, aber er kann selber nichts Neues erschaffen. У него проблема с фантазией после того, когда его Бог скинул на землю. Er hat ein Problem mit seiner Fantasie, nachdem der Herr ihn auf die Erde geschmissen hat. Сильно ударился. Er hat ziemlich sich angeschlagen. Halleluja. Сатана искушал Иисуса по трем пунктам. Satan hat Jesus nach drei Punkten versucht. Но мы не будем говорить про три пункта. Wir werden jetzt nicht über diese drei Punkte reden. Только про третье искушение. Nur über die dritte Versuchung. Оно, наверное, самое опасное. Ich denke, dass es am gefährlichsten ist. Матфея 4, 8, 10. Das ist aus Matthäus 4, die Verse 8 bis 10. Там Иисус рассказывается про это. Da wird dort erzählt darüber. Давай читать. Lass uns das mal lesen. Ой, время идет. Oh, die Zeit. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору, показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это дам тебе, если падше поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Смотрите, мы попадаем под это ты еще не все прочитала, да? Все? Мы попадаем под это искушение все, друзья. Meine Lieben, wir sind alle, wir kommen alle in Genuss dieser Versuchung. Rано или поздно. Früher oder später. Искушение жить царствами мира. Versuchung, durch die Königreiche der Welt zu leben. Искушение распаковать здесь на земле чемоданы. Eine Versuchung, hier seine Koffer auszupacken. Искушение думать о царствах мира. Versuchung, über die Königreiche dieser Welt nachzudenken. С их богатствами, с их амбициями. Mit all ihren Ambitionen, mit ihren Reichtümern. И вроде бы ничего плохого в этом нет. Und es scheint so, dass nichts Schlimmes daran ist. Но это очень и очень плохо. Aber es ist ziemlich schlecht. Это искушение от сатаны. Das ist eine Versuchung vom Satan. Почему? Потому что это смещает наш фокус. Wieso? Weil es unseren Fokus versetzt. И то царство, которое мы должны больше всего беречь, стремиться, развивать. Und das Königreich, nach dem wir am meisten streben sollen, mehr entwickeln sollen und darin reifen sollen. Это царство мы задвигаем назад. Dieses Königreich schieben wir sozusagen zur Seite. Царство Божие отодвигаем на второй план. Und das Königreich des Herrn legen wir einfach сказал, auf die zweite Stufe. Ищите прежде всего Царствие Божие. Aber Jesus hat gesagt, ihr sollt als allererstes nach dem Reich Gottes streben это und не suchen. Красивые слова, это сильный фокус. Das ist nicht nur einfach schöne Worte, das ist ein starker Fokus. Искушение в том, чтобы поставить Царство Земли, этот греховный мир, на передний план. Искушение в том, чтобы поставить греховный мир на передний план. Und die Versuchung besteht darin, dieses Königreich der Welt als Hauptkönigreich zu stellen vor dir. Super, да. Искушение признать его за единственно возможный мир. Und die Versuchung besteht auch darin, als einzig mögliche Welt zu erkennen oder zu verstehen. И за единственно желаемый. Und es steht geschrieben, dass man das wünscht. Смотри, Христос не колеблясь отвергает это искушение. Schau hier, Jesus zweifelt nicht einmal, der ist unbeirrt und lehnt es sofort ab. Для него это было как для слона дробинка. Für ihn ist das genauso wie die Luft zum Atmen. Это было смешное искушение. Das war eine lächerliche Versuchung. Он знал, что царство мое не от мира сего. Er wusste, dass mein Himmelreich nicht von dieser Welt ist. И он мог бы сказать дьяволу: «Окей, у меня есть царство». Und er hätte zum Satan sagen können: Du, ich habe ein Königreich. И оно гораздо выше всех твоих царств, сатана. Und das ist viel höher und wesentlich höher als deine, Satan. А все эти царства, они тоже станут моими. Und all diese Königreiche werden auch irgendwann einmal meine werden. Они станут моими. Sie werden meine werden. Но не на твоих условиях, дьявол. Aber nicht nach deinen Bedingungen, Teufel. Amen. Amen. Поклониться тебе, размечтался. Und ich soll dich anbeten, wovon träumst du nachts? Мечтать не вредно. Но Иисус сказал только: «Отойди от меня, сатана». Aber Jesus hat nur eins gesagt: Geh weg von mir, Satan. По-русски он сказал: «Отвали». Und auf Russisch hat gesagt: Hau ab. Ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся. Denn es steht hier geschrieben: Du sollst nur deinen Herrn, deinen Gott anbeten. И ему одному служи. Und ihm alleine dienen. Смотри, он опять фокус, фокус, фокус. Скажи фокус. Und schon wieder stellt er einen Fokus. Sag mit mir zusammen: Fokus. Он опять свой фокус устремляет на одно царство. Und er strebt oder er stellt wieder den Fokus auf ein bestimmten Reich, auf sein Reich. И все, искушение заканчивается. Und dann geht diese Versuchung zu Ende. Тогда оставляет его дьявол. Dann verlässt ihn der Teufel. Когда оставит тебя дьявол в покое? Wann wird der Teufel dich in Ruhe lassen? Когда закончатся твои депрессии? Wann sind deine Depressionen zu Ende? Когда закончатся твои искушения? Wann hören deine Versuchungen auf? Фокус. Фокус. На Царство Божие. Auf das Reich Gottes. И все остальное приложится вам. Und alles andere wird euch zugeteilt. Halleluja! Halleluja! Тогда оставляет его дьявол. Wann verlässt denn überhaupt der Teufel? Вот, искушение закончилось. Und da ist die Versuchung zu Ende. Когда твое искушение царствами земли закончится, wann wird die Versuchung mit dem Königreich dieser Welt zu Ende gehen, когда ты поймешь эту истину, эти истины, wenn du diese Wahrheiten begreifst, твое искушение закончится, dann wird deine Versuchung zu Ende sein. И даже больше написано: и ангелы приступили и служили ему. Sogar noch mehr Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Тут же. Genau, auf der Stelle. Auf der Stelle. Они стояли, они ждали. Denn sie standen da, sie haben nur darauf gewartet. Иисус им запретил подходить. Und Jesus verbot ihnen zu kommen. Пока сатана с ним, он разговаривает с этим Люцифером, окей. Solange der Satan bei ihm ist und er spricht mit ihm. А они только ждали. Sie haben nur darauf gewartet. И как только сатана дошел, und sobald der Teufel weg war, ангелы приступили, окружили Иисуса. Kamen die Engel und haben ihn umgeben. И служили ему. Und dienten ihm. Nein, это невероятно. Das ist unglaublich. Насколько сильно, Halleluja. Wie stark das ist. Смотри, хочешь, если ты иметь это присутствие Господа? Hör zu, möchtest du diese Gegenwart Gottes haben? Надо заканчивать с этими искушениями царствами. Dann hör auf mit diesen Versuchungen nach dieser Welt. Знаешь, сатана, он искушает нас этим искушением. Weißt du, der Satan versucht uns mit diesen Versuchungen, чтобы показать нам этот мир, um uns diese Welt zu zeigen, типа, вот так надо жить, so ungefähr, so sollte man leben, и так без Бога можно счастливо и хорошо жить. Man kann auch ohne Gott ziemlich glücklich leben. Царство земли и славу их, знаешь, это была красивая картина. Also Königreich der Welt und die Ehre dieser Welt, das war alles so schön. И человек думает, смотрит там на какие-то там Багамы. Und der Mensch denkt sich so und schaut irgendwie Bahamas an. Какие-то там Дубай. Oder Dubai. Думает, неплохо было бы вот так пожить. Und denkt sich so, es wäre nicht schlecht, so zu leben. Да, еще бы справедливый царь был бы. Es wäre cool, wenn es noch einen gerechten König gäbe. И тогда ничего больше не нужно нам. Dann brauchen wir gar nichts mehr. Но это есть искушение. Aber genau das ist die Versuchung. Хлеба и зрелищ. Vom Brot und von den Дай народу хлеба и зрелища, они будут всегда спокойны. Also gib dem Volk was zu essen und irgendwelche Veranstaltungen oder Vergnügungen. Так будет Антихрист поступать, именно так. Und so wird Antichristus genau handeln. И все его выберут. Und alle werden ihn auch wählen deswegen. Okay. И Сатана предлагает здесь, кстати, эту стратегию Антихриста Иисусу. Und der Satan übrigens bietet diese Idee dem Jesus an, diese Antichristus-Idee. Сделай, я сделаю тебя. Du, ich mach alles für dich. Все будут принадлежать тебе. Alle werden dir gehören. Alles wird dir gehören. Иисусу это было смешно даже. Aber Jesus fand das sogar zum Lachen. Но будет другой, который не откажется. Aber es wird jemand anders geben, der das nicht ablehnen wird. И он возьмет то, что дьявол ему предлагает. Und er wird nehmen, was ihm der Teufel so anbietet. Это будет личность Антихриста. Das wird auch das Wesen vom Antichristus sein. Смотрите еще и показал ему все царства земли. Und schaut her, der sagt, er hat ihnen alle Reiche dieser Welt gezeigt. Скажи, все. Sag mit mir alle. Все. Alle. Как ты думаешь, Германия тоже? Was denkst du, Deutschland auch? Или все, кроме США? Oder alle außer Amerika? Ты можешь сказать, а США еще не было. Du kannst noch sagen, USA gab es damals noch nicht. Правда, не было. Ja, das war es noch nicht. Но и такой высокой горы тоже нету. Aber so einen hohen Berg gibt's auch nicht. С которой можно увидеть все царства земли. Von der du alle Reiche dieser Welt sehen kannst. Понимаешь? Verstehst du? Это не был Эверест. Das war nicht Everest. Это была духовная картина. Das war ein geistliches Bild. И в нее были включены все царства земли. Und in ihr waren alle Königreiche der Welt eingeschlossen. Прошлые, настоящие, а может еще и будущие. Vergangene, gegenwärtige oder vielleicht noch zukünftige. Amen. Amen. Поэтому все было там. Deswegen war dort alles. Нет ни одной страны, которая не была там включена. Es gibt kein Land, was dort nicht eingeschlossen war. И дьявол сказал. Und der Teufel sagte. Все это дано мне. All das ist mir gegeben. Все. Alles. Ты можешь сказать, дьявол блефовал? Du könntest vielleicht sagen, dass der Satan geblüfft hat. Нет. Nein. Потому что Иисус ему не возражает вообще. Denn Jesus widerspricht ihm gar nicht. Он не сказал ему, подожди, сатана. Er hat ihm nicht gesagt, hör zu, warte, Satan. Все, кроме Израиля. Alle außer Israel. Nein. Иисус прекрасно знал, что это правда. Und Jesus wusste ganz genau, dass es die Wahrheit ist. Вот так и выглядит картина мира. Und genauso sieht auch das Welt, die Königreiche der Welt. Мир имеет одного князя. Die Welt hat nur einen Fürsten. Одного. Einen Fürsten. Иисус говорит о дьяволе, он князь мира. Und Jesus spricht ja über den Teufel, dass er der Fürst der Welt ist. Но мы на этом не заканчиваем. Aber wir kommen noch nicht damit zu Ende. Потому что есть одно но. Denn es gibt ein Aber. Однажды это царство мира станет царством Господа. Eins wird dieses Königreich der Welt wird zu Königreich des Himmels werden. И это не потому произойдет. Und es wird nicht aus dem Grund geschehen. Что это мы сделали. Dass wir das gemacht haben. Потому что Господь это сделает. Sondern weil das der Herr machen wird. Когда он придет. Wenn er kommen wird. Это будет земля 2.0. Das wird eine Erde 2.0 sein. Моя тема сегодня называется «Земля 2.0». Mein Thema heute heißt auch Erde 2.0. Сейчас мы живем земля 1.0. Jetzt leben wir auf der Erde 1.0. Но будет версия вторая. Aber es wird eine zweite Version geben. Это называется тысячелетнее царство. Und das heißt tausendjähriges Reich. Царство Господа. Das wird das Reich des Herrn sein. И он сделает это сам. Und das wird er selber machen. А мне это так нравится. Und das gefällt mir total. Будем, может, еще продолжать когда-нибудь об этом говорить. Wir machen vielleicht weiterhin mit dem Thema irgendwann. Потому что здесь есть одно сильное заблуждение среди христиан. Weil es versteckt sich eine starke Verirrung zwischen den Christen. Одно из самых сильных заблуждений. Eine von den größten Verirrungen. Но об этом мы сейчас не будем говорить. Aber darüber reden wir heute nicht. И мы читаем: Царство мира соделалось царством Господа. Und wir lesen, dass das Königreich der Welt zum Königreich des Himmels geworden ist. Des Herrn. Erde 2.0. Denn er ist der Herr der Herren. Давайте мы все встанем. Lass uns gemeinsam mal aufstehen. Поклонись ему. Bete ihn jetzt an. Радостно поклонись ему. In Freude. Удали всякую печаль от сердца твоего. Nimm einfach lehne jetzt jede Traurigkeit aus deinem Herzen weg. Удали все то, что ты начитал там в соцсетях. Oder lösche alles, was du dort in Social Media gelesen hast. Удали сейчас эти картины из своего разума. Lösche einfach diese Bilder aus deinem Verstand weg. Потому что это мешает тебе фокусироваться на Царстве Божьем. Denn es stört dich dabei, auf das Reich Gottes dich zu fokussieren. Царство Божие. Das Reich Gottes. И тогда у тебя все приложится. Und dann wird dir alles zufallen. Okay, поднимай свои руки к Господу. Strecke deine Hände.